als wenn die Sonne langsam unterjagt, wenn die Muse glatt so wie ein Spiegel starrt, wenn die dunkle Schatte Decke aus Dörfje zu, so als ob ein Mutter bringt der Kind zu Ruhe. Langsam hin im Dorf die Lichter an, und daheim, da wart die Frau auf ihrem Mann. Und die Ormensglock, die seht mit hellem Ton, lädt die Dame ab für heut in Oridon. Wenn ich dann so für mich hin, durch das Dörfje heim so hin, danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert. Danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert. Alles wird für längst schon jung zu roh, gibt am Moment Witter lebend auf mich zu. Merje Hennes und der Lehrer Palm kumme da, Pastor Stricker und der Josef ist schon da. An der Länder starte Furcht der offen stand, und die Träde Halle von der Imam. Hinterher son alle dann noch lass uns doch bei dat Budi Johanna Ahne trinke Jon. Wenn ich dann so für mich hin, durch das Dörfje heim so hin, danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert. Danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert. Alles dat ist schon lang her, doch erinnere mir uns daran doch so jähr. Doch ich glaube heut noch fest dort dran, dort so armen alle bis hier aus jan han. Wenn am Himmel Mond und Sterne stehn, kann man hier Biese als spaziere hin. Ganz egal wie früher manche Meinung war, über eins, da sind sich sicher alle klar. Wenn ich dann so für mich hin, durch das Dörfje heim so hin, danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert. Danke ich dem Herrgott noch mit jedem Blick, dass er zu weit Schinsbüls museliert.